ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Steve Douglas and the Rabble Rousers, Leon Russell, Errol Garner, Buddy Rich, The Four Tops, Juggy Murray, Paula Watson, Woody Herman, Jerry Jerome und Teddy Wilson, Paul Revere and the Raiders, Ars Nova, Duke Pearson, Stephen Grossman und Steve Howe. Steve Howe war Gitarrist bei der Band Yes und davor in den 60ern bei der Band Tomorrow, von denen ich schon White Bicycle in einer anderen Folge dieser Sendung gespielt hatte. 1993 veröffentlichte Steve Howe eines seiner zahlreichen Soloalben, Grand Scheme of Things. Wir hörten daraus das akustische Instrumental Valley of Rocks. Dune Eddy war ebenfalls ein Gitarrist, allerdings ein US-amerikanischer und technisch doch einfacher gestrickt als zum Beispiel Steve Howe. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber einfach eine Tatsache. Aber er hatte auch viel, also Dune Eddy, seiner Backup-Band zu verdanken. The Rabble Rousers, benannt nach einem frühen Dune Eddy-Hit. Mit dabei vor allem am Saxophon Steve Douglas. Wir hören jetzt die Rabble Rousers mit Steve Douglas, Casual Twist ohne Dune Eddy, und zwar aus dem Jahre 1962. Danach folgt der Sänger, Pianist und Keyboarder Leon Russell mit einer Country- und Rock'n'Roll-Version von Errol Garner's Misty. Als Begleitband fungierten die sogenannte Wrecking Crew mit Glenn Campbell und Tommy Tedesco an den Gitarren, Hal Blaine am Schlagzeug und Billy Strange am Bass. Russell-Version hat von der Melodie nicht allzu viel mit dem Original von Errol Garner zu tun. Wer das nicht glaubt, kann meine Aussage jetzt gleich selbst überprüfen anhand der Originalversion vom Pianisten Errol Garner aus dem Jahre 1954. Das war ca. 10 Jahre vor der Leon Russell-Aufnahme entstanden und damals noch ein reines Instrumentalstück. Der Text wurde erst später verfasst. Also nun Errol Garner mit der Originalversion und Erstaufnahme 1954 von Misty. Musik. Auf Misty von Errol Garner hörten wir Ode to Billie Joe, das 1966-67 ein Hit für die Sängerin Bobby Gentry war und das sich in Framats musikalisches Fundbüro schon in mehreren Versionen präsentiert hatte. Diese Version hier war aus dem Jahr 1968 live in Caesars Palace Las Vegas aufgenommen. Also einem großen Veranstaltungsort, wo unter anderem nicht nur Musikveranstaltungen, sondern auch Boxkämpfe stattfanden. Die Buddy Rich Big Band spielte Ode to Billie Joe. Buddy Rich als Musiker und Schlagzeuger brillant, als Mensch und Kritiker doch etwas zu arrogant für meinen Geschmack, speziell gegenüber anderen Stilen, die weder Klassik noch Jazz waren. Pop, Rock, Rhythm and Blues und vor allem Country-Musik nahm er nicht für voll. Keine Ahnung, ob das auch auf die nächste Songauswahl von mir getroffen hätte. The Four Tops von Motown Records. Immerhin waren die Studiomusiker, die Levi Stubbs und seine Four Tops begleiteten, alles oder fast alles Jazzmusiker. Stillwater Love von 1970 aufgenommen in Detroit, danach Soul at Sunrise, veröffentlicht unter dem Namen Juggy, das war 1966, Ort und Label New York City und Sue Records. Juggy Murray war der Gründer dieser Firma, bei dem schon Ike und Tina Turner und Ines und Charles Fox ihre Platten herausbrachten. Walk with me. Take my hand. Pianistin und Sängerin Paula Watson war in den späten 40ern und den ganz frühen 50ern zwar mit einigen Titeln in der Rhythm and Blues Hitparade vertreten auf ihren Platten, war in den Studiobands Musiker wie die Saxophonisten Sam the Man Taylor oder Jerry Jerome zu hören oder auch der legendäre Milt Hinton am Kontrabass. Trotzdem ist sie in der Geschichte des Rhythm and Blues doch etwas zu kurz gekommen und etwas zu sehr in Vergessenheit geraten, vielleicht weil sie schon 1960, 61 die USA verließ und in Europa lebte, ab den 90er Jahren sogar bis zu ihrem Tod 2003 im Alter von 76 Jahren in Hamburg. 1949 spielte Paula Watson I'll Be Glad, Glad, Glad ein. Wir bleiben danach in den 40er Jahren, Orchesterleiter Woody Herman und seine First Heard, so nannte der Klarinettist und Altsaxophonist seine Big Bands, die er nach den Jahren und der Besetzung durchnummerierte. Golden Wedding, damit war bestimmt nicht der Berliner Bezirk gemeint, obwohl diese Bezeichnung mittlerweile für die Immobilienspekulanten in Berlin zutreffend sein dürfte. Last but not least hören wir mal den Saxophonisten Jerry Jerome, den ich bereits im Zusammenhang mit Paula Watson erwähnt hatte, zusammen mit Schlagzeuger Spex Powell und Teddy Wilson am Piano, Barney's Bounce, ebenfalls 1945 aufgenommen. I'll still be living in a big way long after you have seen your best day. So go ahead and pack your grip and take yourself another trip. I'll be glad, glad, glad when you're gone, gone, gone. I'll still be strutting down the main drag. You'll never see a step of mine lag. 'Cause I'll be walking in the sun when you ain't got no one. I'll be glad, glad, glad when you're gone, gone, gone. Please remember, as you're leaving, it will be you, not me, that's grieving. 'Cause when I hear you slam that door, and it's locked forevermore, I'll be glad, glad, glad when you're gone, gone, gone. Door and took the keys forevermore. I don't care what you do, 'cause daddy, I'm really through with you. I'll be so glad, baby, when you're gone, gone, gone. Then I'll be the happiest gal in the world. Thank you. US-amerikanische Bands aus den 60er Jahren und zwei Beispiele dafür, dass der Einfluss der Schallplattenindustrie und was alles noch da so dazugehört, den Bands und Musikern oft mehr schadet als nutzt. Zuerst Paul Revere and the Raiders mit Kicks von 1966, danach die Band Ars Nova 1969, Walk on the Sand. In beiden Fällen ekelten die Plattenfirmen Bandmusiker aus den gewachsenen Bands, entweder wie im Fall von Paul Revere and the Raiders, weil sie zum Teil einfach Studiomusiker gegen den Willen der Bands für Plattenaufnahmen einsetzten oder sie wie bei Ars Nova in eine bestimmte musikalische Richtung drängen wollten bzw. sie als etwas verkaufen wollten, was sie nicht sein wollten. Im Falle von Paul Revere and the Raiders klappte das sogar aus der Sicht der Plattenfirma und der Produzenten. Die Band hielt das aus und lieferte noch einige Hits ab. Wir hören aber mit Kicks noch diese ursprüngliche Band in der ursprünglichen Besetzung. Ars Nova hielt das nicht aus. Ich habe mir ein Stück von der zweiten Besetzung ausgesucht. Zwei LPs für Ars Nova. Danach löste sich die Band auf. Der Jazz-Gitarrist Sam Brown war bei Ars Nova schon als Ersatz gekommen und hier ist jetzt zu hören, aber die Luft war danach einfach wohl raus. So on that magic carpet ride last night. But when you wake up in the morning, the world still keeps you uptight. Well, there's nothing better you ain't tried to fill the emptiness inside. When you come back down, girl, still ain't feeling right. And don't it seem like it's just getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. You just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet. Think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That world goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. Kicks just keep getting harder to find. You don't need all your kicks, kicks, girl. And the spring. of all the errors that we made, all the happiness that we it carries you, my love. You're where you are, and here am I, wishing you were here with me. There is magic in the summertime, but the winters of our lives can be so rare. And spring will bring the memory back again of all the errors that we made, all the happiness that we feel. Summertime, but the winter Pianist Duke Pearson hatte sein Instrument zuerst nur als Zweitinstrument gespielt, hatte aber Zahnprobleme, die ihn veranlassten, die Trompete gegen das Klavier einzutauschen. Geboren 1932 in Atlanta, Georgia, spielte er unter anderem in der Band vom Rhythm and Blues und Soulsänger Little Willie John, da er mit dem Lied Fever Rock- und Popgeschichte schrieb. Ab 1959 war Duke Pearson nach New York gezogen und lebte dort. 1963 hatte er einen großen Durchbruch mit dem Arrangement von Donald Byrds Stück Cristo Redemptor. Das wurde ja dann später von den Crusaders bis zum Mundharmonikaspieler Charlie Musselwhite gecovert, und zwar durch die verschiedenen Stile, und ist heute ein Standard. Seit 1959 veröffentlichte Duke Pearson Alben als Bandleader, meist für Blue Note, aber auch für Atlantic Records und Prestige. Wir hören jetzt vom Album The Phantom das Titelstück, in der Besetzung unter anderem Vibraphonist Bobby Hutcherson, der spätere Ars Nova-Gitarrist Sam Brown, Bob Cranshaw am Bass und Mickey Rucco am Schlagzeug. The Phantom, Blue Note, 1968. Thank you. Das war's beinahe schon mit Framatz Musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Fingerpicking-Gitarrist Stephen Grossman aus den USA spielte 1975 den Strattenrack ein. Viel Spaß damit. Alles Gute wünscht Frank Matthias.